Kundgabe 1968. Empfangen durch Bertha Dudde am 26.06.1941. Kreuzträger Jesus Christus. Gottes Wort. Der Weg zur Vollkommenheit führt über Steine und dorniges Gestrüpp. Es führt kein breiter, leicht gangbarer Weg ihr entgegen. Und darum muss der Mensch alle Unannehmlichkeiten des Lebens, Leiden, Sorgen, also sein Kreuz, ergeben auf sich nehmen, will er zur Höhe gelangen. Und doch kann ihm das Kreuz, das ihm zu tragen auferlegt wird, leicht tragbar erscheinen, so er den Weg geht, mit nach oben gerichtetem Blick, wenn er stets nur seines Herrn gedenkt, der aus Liebe zur Menschheit auch das Leid der Menschheit auf sich nahm, der also das Leid tragen hilft einem jeden, der in ihm seinen Retter und Erlöser sieht. Die Kreuztragung Christi war das Symbol dessen, was zu tun er willig war. Er wollte leiden, um der Menschheit das Leid zu verringern. Und wer darum nach ihm schaut, wer zu ihm in aller Not seine Zuflucht nimmt, dem nimmt der Herr die Schwere seines Kreuzes ab. Es ist der Wille des göttlichen Schöpfers, dass in der Not der Seele die Sendungen von oben beachtet werden, denn von ihnen geht Kraft und Trost aus, die der Mensch benötigt. Jeder Prüfung soll der Mensch standhalten, und er muss sich zuvor selbst überwinden lernen. Das heißt, er muss klein und demütig werden und in kindlichem Glauben das annehmen, was Gott ihm von oben gesendet hat, in seiner unendlichen Liebe und Barmherzigkeit. Es müssen die Worte von oben tief im Herzen erklingen, dann wird eine Kraft von ihnen ausgehen, die den Menschen jeden Widerstand leicht überwinden lässt. Was mit dem Herzen aufgenommen wird, vermittelt dem Menschen die Kraft aus Gott. Und so Gott selbst seine Tröstungen zur Erde gelangen lässt, soll er sich diese zunutze machen, auf dass er in den Segen der göttlichen Vermittlungen kommt. Ihr dienet indirekt dadurch eurem Schöpfer, indem ihr durch die empfangene Kraft fähig werdet, den Mitmenschen gleichfalls hinzuweisen auf die Kraft des göttlichen Wortes. Denn Gott hat es euch gegeben, auf dass ihr es verbreitet. Und so ihr laut zu werden droht, sendet er euch Prüfungen, an denen ihr wieder erstarken sollt, um auch diese Aufgabe erfüllen zu können, dass ihr es weitergebt, euren Mitmenschen. Wer also selbst die Kraft spürt, der wird mit Überzeugung das Wort Gottes vertreten können. Darum sollt ihr das Köstlichste euch anzueignen suchen, göttliche Weisheit, die Gott selbst euch darbietet. Nehmet des Öfteren Kenntnis von dem Inhalt der Sendungen von oben. Lasset sie zum Herzen sprechen und labt euch an dem Quell des klarsten Wassers, das euch Erquickung sein soll jederzeit. Und so euch Erdenleid drückt, dann öffnet euer Herz und lasset göttlichen Segen auf euch einströmen, und ihr werdet bald inne werden, dass Gott selbst euch stärkt und euch widerstandsfähig macht gegen alle Anfechtungen des Leibes und der Seele. Denn ihr sollt kämpfen, nicht aber tatenlos Gottes Hilfe erwarten. Und zum Kampf gehört ein Überwinden seiner selbst. Gott gibt euch durch sein Wort jederzeit Hilfe und Trost, sofern ihr zu ihm und seinem Wort eure Zuflucht nehmet im Gebet. Amen.